Also gut, der Titel meines Vortrags ist Geld und Zeichen, eine kleine Ideologiegeschichte. Jetzt Geld und Zeichen, das dürfte vielleicht für manche hier ein ungewöhnliches Thema sein. Also wenn man über Geld spricht, dann spricht man zumeist nicht über Zeichen. Wenn man über Zeichen spricht, spricht man nicht über Geld. Zumindest wenn man es akademisch tut oder in anderen Dingen. Heutzutage kann man vielleicht oder muss man vielleicht sogar dann aber auch von Geld als Zeichen sprechen. Also wenn es darum geht, um Papierscheine, Münzen oder heutzutage immer mehr auch einfach elektrische Bytes, die als Geld zirkulieren und doch anscheinend nichts mehr repräsentieren, jedenfalls an keine Substanz rückgebunden zu sein scheinen. Diese Art von Konstellation des Geldes haben wir ja gestern eigentlich schon besprochen im Rahmen des Workshops. Über Geld und Zeichen gibt es aber allgemein mehr zu berichten, gerade in ideologiekritischer Hinsicht. Die reine Zeichenhaftigkeit des Geldes kann man eben, wie gesagt, als Anzeichen für die Krise des Geldmediums selbst sehen. Jedoch gibt es auch durch die kapitalistische Geschichte hindurch einen engeren Zusammenhang zwischen Zeichen und Geld, der gerade heute unter Vorzeichen der Krise besonders virulent wird, der es eigentlich wert wäre, einmal genauer beleuchtet zu werden. Also Geld und Zeichen ist eine besondere ideologische Beziehung, die es innerhalb des Kapitalismus gibt, eine ideologische Theorien, die sich um das Verhältnis von Geld und Zeichen drehen. Und deswegen heißt auch der Vortrag im Untertitel eine kleine Ideologiegeschichte. Geld ist, wie Marx halt gezeigt hat, ein vertracktes Ding, wenn es überhaupt als Ding bezeichnet werden kann. Es ist bekanntlich der selbstständige Ausdruck des Werts und das Medium seiner selbstzweckhaften Verwertung. Dieser nimmt in ihm, im Geld und nur durch es dingliche Form an. Es regiert, wie Marx sagt, den Warenpöbel und ist selbst die Königsware. Also es ist, wenn man es etwas anders ausdrückt, der Reichtum schlechthin als Ding. Oder eben, wie Marx das in der ersten Auflage des Kapitals sagt, das real existierende allgemeine Tier, neben allen konkreten Tieren. Das ist das bekannte Zitat aus der ersten Auflage des Kapitals. Was nun jetzt die Problematik und vielleicht auch die erkenntnistheoretische Aporie des Geldes ausmacht, um die es vielleicht oder wahrscheinlich dann morgen gehen wird, ist eben, dass es als solches das verdinglichte Verhältnis eines abstrakten Allgemeinen darstellt. Über jeden Teil dieses Ausdrucks kann man jetzt länger reden, über verdinglicht, Verhältnis und abstraktes Allgemeines. Aber sozusagen das Verhältnis oder diese Bestimmung ist wahrscheinlich das, was das Geld, über den wir jetzt noch genauer reden müssen, was das Geld ausmacht. Das Geld steht in Dingform, also egal ob als Papierzettel, Münze, Plastikkarte oder elektronische Buchung, den Waren gegenüber, ist aber nicht einfach Ding und Übereinkunft. Es ist als solches, das ist, glaube ich, jetzt habe ich gescheiterweise den Zettel weggegeben und hoffentlich das erste Zitat auf eurer Liste. Also das ist nur aus Geld ohne Wert aus dem Buch, aber das findet man in ähnlicher Weise sonst auch überall, sozusagen als geldtheoretisches Basic des Marxismus oder eines bestimmten Marxismus. Es ist die innere Verdoppelung der substanziellen Wertform selbst in zwei aufeinander bezogene Erscheinungsformen, also in Ware und Geld. Und damit irgendwie auch der angreifbare Ausdruck der fetischistischen Kapitalform als sich verwertender Wert. Deswegen ist das Geld auch besonders gut, wenn man so will, für Ideologiebildung, weil es eben der angreifbare Ausdruck eines Verhältnisses ist, das irgendwie, selbst wenn man so will, paradox nicht ausdrückbar ist. Jetzt könnte man dieses Verhältnis eben auch als eine Art verdinglichte Verdrehung bezeichnen, um noch einen Begriff da einzuführen, der sich eben im Bewusstsein der Menschen als, oder der bürgerlichen Subjekte als objektive Gedankenform auf eine ganz bestimmte Art und Weise ideologisch reproduziert, was zumeist eben heißt, dass dieser konstitutive und jetzt einmal festgestellte unauflösliche Zusammenhang oder dieses polarische Verhältnis von Ware und Geld in einen einfachen Gegensatz zerfällt oder in einen einfachen Gegensatz, als einfacher Gegensatz stipuliert wird. Also dass das Geld gegen die Ware oder die Ware gegen das Geld gesetzt wird, also das kennt man aus rechten Geldkritiken, das kennt man auch aus einer bestimmten, wenn man so will, was man nennen kann, linken Geldseligkeit, von der ich direkt noch zu sprechen komme, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Auf abstrakt-philosophischer Ebene könnte man das jetzt sowas nennen, als würde es eine gewisse Subjekt-Objekt-Spannung im Kapitalismus geben, die in Ideologien eben nicht ausgehalten werden kann, sondern eben immer zur einseitigen Auflösung drängt. Und eine mögliche Auflösung und eine Auflösung, die immer wieder passiert in der Geschichte des Kapitalismus, sozusagen eine Art Kardinalsideologie oder über den Ideologien selbst noch steht, ist sozusagen die subjektivistische Auflösung oder die Auflösung des Subjektivismus, also in Form von, aufs Geld bezogen, jetzt als reine Konvention oder als Zeichen oder als Ding, nicht als Ding, zu dem ich dann jetzt noch zu sprechen komme. Aber die Zeichentheorien des Geldes sind dann in diesem Sinne eine Form des Subjektivismus oder des ideologischen Subjektivismus, der eben aus dem Geld selbst, wenn man so will, entspringt. Und ich etwas willkürlich als Beispiel für einen allgemeinen Subjektivismus habe ich euch da jetzt ein Zitat vom guten alten Schopenhauer auf das Zitatblatt gegeben aus der Die Welt als Wille und Vorstellung Band 2. Also, ich lese das einfach mal kurz vor, aber es ist nicht so spannend. Dass alles Objekt, welchen Ursprung es auch haben möge, schon als Objekt durch das Subjekt bedingt, nämlich wesentlich bloß dessen Vorstellung ist. Daraus geht sicher und deutlich hervor, dass die Absicht, das Wesen an sich der Dinge zu erfassen, schlechthin unerreichbar ist und auf dem Wege der bloßen Erkenntnis und Vorstellung. Weil diese stets von außen zu den Dingen kommt und daher ewig draußen bleiben muss. Solange wir bei der Erkenntnis stehen bleiben, ist und bleibt uns die Welt eine bloße Vorstellung, weil hier kein Weg ist, der uns darüber hinausführte. So. Nun ließ sich an diesem Zitat relativ viel diskutieren und ja, meine Auswahl dieses Zitats war es auch, nun auch nicht ganz willkürlich, weil da so eine Art philosophischen Link gibt zwischen Schopenhauer, Nietzsche und dann gewissen postmodernen und poststrukturalistischen Gesellschaftstheorien, die diesen Link dann oft als philosophische Quelle für ihre Theorie nehmen, die dann selbst ökonomisch oder in anderer Form als Zeichentheorien des Gelds wiederkehren, aber gut, das wäre eine andere Geschichte dann. Was ich an diesem Zitat jedoch betonen will, ist wiederum das, was ich gerade vorher als Subjekt-Objekt-Spannung ganz abstrakt bezeichnet habe, der sich eben auch so jemand wie Schopenhauer nicht entziehen kann. Also auch Schopenhauer kann das Objekt selbst nicht vollends wegschaffen, wenn er davon spricht, dass es keinen Ausweg aus der Misere gibt, solange wir bei der Erkenntnis stehen bleiben. Wie jetzt aber genau weiterzugehen wäre, also wie über die eigentliche Erkenntnis oder Erkenntnis allein hinauszugehen, darüber lässt sich Schopenhauer in seinem bekannten Pessimismus nicht aus. Das darf der Hans nachher, gut, das ist ein Seitenthema, das ist nachher, aber es geht, worum es mir geht, vielleicht nachher dazu eine Gegenstellung nehme, ist, jetzt ganz abstrakt gesprochen, dass dieser Ausweg eben nur durch ein gewisses Ineinander von Subjekt und Objekt, Bewegung und Praxis, wie auch immer man das dann nennt, geschaffen werden kann. Und warum es jetzt bei Schopenhauer und jetzt immer noch im Rahmen der Philosophie, bei vielen anderen Theorien oder was denen unterliegt, auch diesen vielen Zeichentheorien des Geldes, ist, was ich als, was hoffe ich noch klarer bei dem Rest des Vortrags, subjektivistisch verbrämte Abstoßung von der traditionellen Metaphysik oder von dem, was dafür gehalten wird, bezeichnen würde. Und zwar in dem, was uns hier interessiert, in den Themengebieten von Philosophie, Ökonomie und auch der Linguistik. Das sind die Wissensgebiete, um die es dann weiterhin hier gehen wird. Also die Philosophie, nicht nur die Schopenhauers, richtet sich ja bekanntlich gegen Subjekt und Objekt, jetzt im hegelischen und natürlich im kantischen Sinne besonders. Die Nachmarksche Ökonomie gegen als metaphysisch aufgefasste Kategorien und Substanzen wie den Wert, oder vom Fetischismus haben wir gar nicht zu sprechen, die nicht in einfachen Bestimmungen und Oberflächenphänomenen aufgehen, und die Linguistik in der Gestalt von Ferdinand de Saussure und späteren, da kommen wir noch dazu, richtet sich gegen traditionelle und überkommene Namenstheorien der Sprache, wirft damit aber gleichzeitig auch jede Form der Referenz auf eine außersprachliche Realität tendenziell über Bord. Was dagegen in Anschlag gebracht wird, meistens in dieser Form von Theorien, wieder abstrakt philosophisch formuliert, würde ich behaupten, ist selbst eine Form der Metaphysik, der Differenz, der einfachen Differenz. Nun sollte klar sein, dass die Marxische Theorie sicherlich in dieser Zweiteilung nicht aufgeht, dass sie vielmehr mit ihrer Kapital- und Fetischtheorie, die immer auch eine Geldtheorie ist, die Instrumente an die Hand gibt, um diese ideologische Gemengenlage und die eingeschriebenen Dichotomien eben genau zu durchschauen. Also auf abstrakt-philosophischer Ebene Subjekt und Objekt in ihrer Gegenüberstellung, auf ökonomisch-ideologischer Geld und Ware. Und diese beiden Ebenen gehen ineinander, lassen sich nicht vollends trennen und werden auch im Rest des Referats immer so gegenübergestellt oder miteinander versucht zu vermitteln zu werden. Nun gibt es innerhalb der Problematik des Subjektivismus noch einen besonderen Zusammenhang zwischen metaphysikkritischer Ökonomie, also Neoklassik ganz allgemein, und metaphysikkritischer, immer unter Anführungszeichen, Sprachtheorie, die eben durch den Link zwischen Ferdinand de Saussure und Wilfredo Pareto augenscheinlich wird oder auch durch die besonders dargestellt wird. Darüber möchte ich gleich zu sprechen kommen. Danach wird es so modernere Zeichentheorien des Geldes geben, die sich genau auf dieser Problematik aufbauen. Und zwar wird es da im Besonderen um die Theorie des Geldes von Jacques Derrida gehen, in seinem Buch wie Falschgeld heißt es. Es wird jetzt manche vielleicht etwas komisch vorkommen, Geldtheorie oder Geldkritik oder Ideologiekritik des Geldes anhand von Derrida zu machen, weil Derrida ja überhaupt nicht vorkommt, zumindest in der Geldtheorie und in der marxistischen und nicht-marxistischen. Jedoch glaube ich, dass Derrida, das ist ein allgemeines Merkmal von ihm, gewisse Probleme oder gewisse Falschheiten, vielleicht sogar Dummheiten in besonders krasser Art und überzeichnet darlegt, sodass es an ihm besonders gut studieren lässt, was es heißt, so einer Position zu folgen. Und schließlich, das Besondere an Derrida ist eben so, dass er sich laut Eigenbekunden als Philosoph und Theoretiker der Linken und Emanzipation bezeichnet und er auch unmittelbar politische Konsequenzen aus seiner Geldtheorie, seinem Geldbegriff zieht, die wiederum, wenn man sich der Struktur nach ansieht, mit gewissen Krisenreaktionen in bestimmten linksliberalen Medien sehr gut übereinstimmen oder dass da gewisse Zusammenhang besteht zwischen einer gewissen Vorstellung von Geld, die dadurch vermittelt ist, und einem gewissen linken Bewusstsein, das da in der Krise gerade hervorkommt. Also wovon ich rede, sind diese Theorien, das steht auch im Abstract, glaube ich, zu dem Referat, die meinen, dass Geld in diesem neumodisch hip Begriff eine soziale Konstruktion sei und die sich dann selbstredend auf Vertrauen gründen soll. Und das wird dann meistens auch demokratisch verstanden, dass es eigentlich darum gehen würde, der Währung das Vertrauen zurückzugeben und sie wieder unter demokratische Kontrolle zu bringen. Das ist eine politisch-ideologische Argumentation, die ich meine, die sie aus diesem Zusammenhang, der jetzt schemenhaft aufgemacht ist, verstehen lässt oder die daraus zumindest auch einen Teil ihrer Kraft schöpft. So vielleicht. Nun, das vielleicht als Einleitung, dazu habe ich halb Spaß, halb ernst gemeint, durch diesen allgemeinen Argumentationsschritt auf das Handout gedruckt, glaube ich. Also, worum geht es ungefähr? Das ist dann, glaube ich, hoffentlich der zweite Teil am Handout. Oder dritter. Also, ich gehe von sowas aus wie allgemeinem Subjektivismus bzw. Subjektivierung als ideologische Reaktion auf die Subjekt-Objekt-Spannung des Kapitalismus, die Geld besonders schlagend darlegt. Dann als ein linguistisch-semiotischer Standpunkt, als eine Form davon, ausgehend von Ferdinand de Saussure, der selbst bei der subjektiven Wertlehre Anleihen nimmt. Die derridasche Geld- und Zeichentheorie als moderne Theorie innerhalb der von Saussure geschaffenen Problematik. Und schließlich bestimmte Reaktionen und Erklärungsmuster an der jetzigen Krise, die sich der Argumentationsmuster von Derrida bedienen oder bis zu einem gewissen Grad bedienen, egal ob ihnen das jetzt so bewusst ist oder nicht. Natürlich. Also betonen möchte ich dann natürlich noch einmal, dass das kein einfacher Ableitungszusammenhang ist oder irgendein Kausalzusammenhang, sondern dass es um eine gewisse Problematik geht, eine weitere von kapitalistischer Ideologiebildung rund ums Geld, auf der ich jetzt halt mit diesem Strang einige Schlaglichter werfen möchte. Mit etwas anderer Fokussierung könnte man auch sagen, es geht um die Ideologie des kapitalistischen Marktsubjekts, oder eine Ideologie des kapitalistischen Marktsubjekts, dass sich die übergeordnete Kapitalbewegung immer nur als Ausdruck seiner eigenen Freiheit oder seines, in späteren Dingen, sein eigenes Konsumglücks und so weiter missverstehen kann. Jedoch bevor ich zu dem Zusammenhang von Pareto und de Saussure kommen möchte, noch kurz Stichworte zum Geld bei Marx, da werde ich jetzt wahrscheinlich wenig Unbekanntes und Neues sagen. Jedoch vielleicht ist es kurze Zusammenfassung ganz gut, um das dann gegenüberstellen zu können, den anderen Geldtheorien. Also bekanntlich ist die klassische politische Ökonomie am Geldrätsel gescheitert und die neoklassische hat gar nicht mehr erst versucht, dieses zu lösen. Ich würde meinen, Marx ist in dieser Hinsicht einzigartig, da es ihm gelungen ist, als einziger eine mehr oder minder kohärente Geldtheorie vorzulegen. Wie bekannt beginnt Marx seine Analyse im Kapital mit der Ware, die als Elementarform des kapitalistischen Reichtums bezeichnet wird, gleich im ersten Satz, das ist auch schon mal eine sante Bestimmung, Elementarform des kapitalistischen Reichtums. Und er tut das in sehr komplexer Weise, nämlich analysiert die Ware dann in Bezug auf Wertsubstanz, Wertmaß und Wertform und eben auf deren jeweiligen Zusammenhang. Also, sorry, ja, ich erwähne das noch kurz, das ist sicher alles bekannt. Wertsubstanz ist die abstrakte Arbeit als genuin moderne Realabstraktion. Das Wertmaß ist die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit. Und die Wertform zeichnet sich eben durch die konstitutive Aufspaltung in Ware und Geld aus. Mit diesen Bestimmungen geht Marx zum Beispiel schon über die klassische politische Ökonomie hinaus, etwa Ricardo, den Marx ja dann bekanntlich am höchsten schätzt in der britischen Ökonomie, die in einer unzweideutigen Bestimmung von Wertsubstanz und Wertmaß, gerade in Bezug auf das Geld, gescheitert sind. Ja, jetzt dann, ich habe das noch so ein paar allgemeine Sachen zur Marxischen Theorie und zum Geld, die ich jetzt da jetzt nur kürzer durchgehen werde, als ich eigentlich da auf meiner Vorlage habe. Also in unserem Kreise wird ja vorausgesetzt oder ist bekanntlich bekannt, dass die Marxische Theorie keine von Unregelmäßigkeiten gereinigte, wie es bei Engels heißt, Darstellung der historischen Genese ist, also von der einfachen Warenproduktion zum Kapitalismus, sondern eben, dass es um den logischen Zusammenhang der Kategorien geht, der wiederum selbst zu trennen ist von dem realhistorischen Werden des Kapitalismus in all seinen Kontingenzen und der realen Bedingtheit der einzelnen Kategorien im entwickelten Kapitalismus selbst. Also darum geht es ja dann auch bei Geld ohne Wert im Prinzip, um diese drei Ebenen auseinanderzuhalten. Dann hätte ich noch etwas zum Begriff der Kritik der politischen Ökonomie, also der Kritik der politischen Ökonomie, den ich auch ganz kurz halten möchte. Bekanntlich ist ja die Marxische Kritik der politischen Ökonomie eine Kritik zumindest in dreifacher Hinsicht, also der kapitalen Vergesellschaftung, des eigentlichen Bewusstseins, das aus dieser entspringt und natürlich auch der bürgerlichen Ökonomie, der politischen Ökonomie als eine Wissenschaft, die Teil dieses Bewusstseins ist, aber ein ganz bestimmter Teil. Warum kann Marx, würde ich meinen, das Geld als einziger kohärent analysieren? Weil er eben auf die kapitalistische Formbestimmtheit dieser Kategorien, vor allem des Werts, insistiert und damit in keine Form von bürgerlichen Ideologisierungen verfällt. Ideologisierungen, Ontologisierungen so. Deswegen kann Marx auch die Unterscheidung zwischen konkreter und abstrakter Arbeit, die er in dieser Form einführt, als den Springpunkt seiner gesamten Theorie und als seine größte wissenschaftliche Erkenntnis bezeichnen, was er auch gemacht hat. Geld ist somit kein pfiffiges Austauschmittel oder ein einfacher Schleier über den objektiv zu beäugenden Warenbeziehungen. Es ist der, würde ich meinen, notwendige, wenn auch gebrochene Ausdruck der fetischistischen Vergesellschaftung. Womit wir es also bei der, das wäre dann ein weiterer Begriff, über den zu diskutieren wäre, substanziell relationalen Wertform zu tun haben. Also darum geht es dann auch. Also halt Wert als Verhältnis der gesellschaftlichen Privatproduzenten, das sich ja dann nur darstellen kann als Wertsubstanz über eine ist die äußerliche Verselbstständigung und tendenziell einseitige Negation des innerlich Zusammengehörigen. Also es ist ein Marx-Zitat zusammen, kondensiert jeweils in Ware und Geld. Und daraus, glaube ich, ergibt sich auch die Schwierigkeit der Wertform und die Schwierigkeit ihrer Analyse und ihres Verständnisses. Die Zusammengehörigkeit drückt sich eben in einem äußerlich polarischen Gegensatz aus. Das sagt Marx über weite Strecken hinaus, also in seinen Metareflexionen zu dem, was er eigentlich tut. Ich habe euch da ein Zitat vom Anfang des Kapitals, also ganz am Anfang, vom Beginn des Kapitals, ersten Bands, wo es um Äquivalent von relativer Wertform geht, herausgesucht. Und da sagt Marx, was ich jetzt ein bisschen zusammenkondensiert habe, eben genau folgendermaßen: Relative Wertform und Äquivalentform sind zueinandergehörige, sich wechselseitig bedingende, unzertrennliche Momente, aber zugleich einander ausschließende oder entgegengesetzte Extreme, das heißt Pole des Wertausdrucks. Auf der dann, wenn man so will, ausentwickelten Ebene des Geldes, also auf die Wertformanalyse, relative Wertform und Äquivalentform hinausführt, in der allgemeinen Wertform, mündet dann sozusagen explizit in drei Verkehrungen für Marx. Also Gebrauchswert wird zur Darstellung seines Gegenteils Wert, konkrete Arbeit wird zur abstrakten Arbeit und privat verausgabte Arbeit wird dadurch sozial anerkannte gesamtgesellschaftliche Arbeit. Das ist, sagt Marx. Und es sind drei Verkehrungen des Gelds oder drei Formen des. Ja, die Äquivalentform dann. Die Marx erklären kann oder die Marx im Gegensatz zu anderen Geldtheorien hervorhebt. Also wenn man das noch einmal zusammenfasst, dann lasse ich es auch schon mit dem Geld beinahe, ist, worum es bei der Marxischen Darstellung geht, eingekapselt in die Warenform, ist, dass es sozusagen eine universelle Entzweiung der Gesellschaft, die ihre selbstbezügliche Einheit in der Warenform findet. Also diese Entzweiung kann auf verschiedenen Ebenen verschieden dargestellt werden, zwischen Gebrauchswert und Wert, zwischen konkreter und abstrakter Arbeit, zwischen gesellschaftlich-privat ausgeführter Arbeit, wie sie die Warenform impliziert, und ihrer notwendigen bis zu einem gewissen Grad chaotischen Ex-Post-Geltung im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Und schließlich, was alles dasselbe meint, aber was halt dann philosophisch schöner klingt, als das fetischistische Auseinandertreten von gesellschaftlichem Subjekt und Objekt. Also das Geld ist somit allgemeines Äquivalent und Königsware. Es ist die monopolistische Fähigkeit zum Kauf. Und es hat für Marx, das ist wahrscheinlich auch bekannt, das möchte ich noch einmal erwähnen, weil es wichtig ist in dem Zusammenhang, für Marx mehrere Funktionen. Also es ist einmal zuerst Wertmaß und Zirkulationsmittel. Und aus dieser Einheit von Wertmaß und Zirkulationsmittel ergibt sich für Marx auch, dass es Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel, also was er dann Schatz nennt, und schließlich Weltgeld ist. Das ist natürlich dann auch komplexer, gerade was das Weltgeld angeht. Aber hier ist nicht der Ort, um die Geldfunktionen gesondert einzugehen. Es ist nur wichtig zu sagen, dass die komplexe Analyse von Marx an all diesen Geldfunktionen festhält, aber insbesondere am Geld als realen Wertmaß, dass eben nicht quasi einfach Zirkulation, eine einfache Zirkulationshilfe ist. Also ich glaube, oder ich denke, das ist nur so stringent, dass man einen Begriff der Wertsubstanz nur festhalten kann, wenn man vom Geld auch als einem realen Wertmaß ausgeht. Und dass dieses Wertmaß als Geld eben immer dann auch selbst eine Ware sein muss. Egal, ob es jetzt in Papier oder Kreditgeld in der Form von Substituten zirkuliert. Also das allgemeine Äquivalent, wenn man es noch einmal anders formuliert, muss selbst, und zwar unvermittelt, Wert repräsentieren. Sonst kann es nicht als dessen selbstständige Gestalt fungieren. Also das unmittelbar zu Messende und das Maß müssen eine gemeinsame Basis haben. Und ohne diese eine Ware als Wertmaß, deren Form unmittelbar sozial ist, könne die Umwandlung von Privatarbeiten in gesellschaftlich geltende Arbeit nicht vonstatten gehen. Deswegen hat das Geld auch einen ganz besonderen Gebrauchswert, weil der Gebrauchswert des Geldes ist nämlich dazu da zu sein, den abstrakten Wert aller anderen Waren auszudrücken und real darzustellen. Das ist wieder ein Zitat, ich weiß nicht, ob das auf dem Zitatenblatt steht. Gut. In diesem Sinne ist die Marxische Geldtheorie als eine monetäre zu bezeichnen, auch wenn der Begriff etwas umkämpft ist oder oft nicht ganz klar ist, was damit bezeichnet wird. Jedenfalls geht es um ein untrennbares inneres Band zwischen Ware und Geld, das der fetischistischen Form der Vergesellschaftung entsprechend immer nur als äußerlich polarischer Gegensatz und als Formen der Verkehrung sich darstellen kann. Und das Geld als allgemeines Äquivalent und Königsware ist der vordergründigste Ausdruck dieser Verkehrung. Es ist das, was angreifbar ist und was man mit sich, wie Marx auch sagt, als seine eigene Gesellschaftlichkeit im Hosensäckle herumträgt. Die dialektische Argumentationsfigur, die Marx hier bringt, ist natürlich komplex und widersprüchlich und für bürgerlich-analytisches Bewusstsein so gut wie unaushaltbar, sodass diese Beziehung immer wieder einseitig aufgelöst und oder, was meistens in eins geht, als metaphysisch verunglimpft wird, sodass sich klassische Theorien zumeist im Ping-Pong von Ware und Geld verlieren. Für Ricardo war Geld bekanntlicherweise ein Schleier über den Waren, über den zueinander in objektiven Verhältnissen stehenden Waren und ihren einzelnen Werten. Für die Neoklassik ist es ein pfiffiges und hilfreiches Austauschmittel, mit dem sie die Befriedigung der Bedürfnisse besonders toll erledigen lässt und wunderbar. In der gedanklichen Reproduktion dieses polarischen Zusammenhangs ergibt sich deswegen immer wieder, wenn man jetzt wieder mal das Philosophische benennt, ein typisches Changieren, also ein objektiver und ein subjektiver Pol, und das ist mir jetzt wichtig auch, und immer ein jeweils objektives Moment im subjektiven Pol und ein subjektives Moment im objektiven. Also die Auflösung funktioniert nicht ganz und ergibt ganz eigenwillige und eigenartige Widersprüche und Polaritäten und Spannungen in diesen Theorien. Auf der subjektiven Seite, die uns jetzt im Weiteren wiederum interessieren wird, kam es zuerst nicht sofort zu einer Auflösung des Wertbegriffs oder zu dessen Auflösung in Preisen, auch wenn der Wert als objektive gesellschaftliche Form schon hier schon vor Marx teilweise in der Luft hing bei bestimmten Theoretikerinnen und Theoretikern. Und das Geld als einfaches Ausdruck eines breiter gefassten subjektiven Warenwerts aufgefasst wurde. Diese gesamte Bewegung des ökonomischen Denkens vor und nach Marx, das sozusagen bis hin zu Pareto, hier nur als Voraussetzung dienen kann, hat Robert Kurz in Geld ohne Wert relativ konzise und sehr, sehr sehr zusammengefasst, pointiert, folgendermaßen beschrieben, das dürfte auch wieder auf eurem Handout sein. Der Weg ging geldtheoretisch von der tauschidealistisch oder zirkulationsideologisch bestimmten Subjektivierung des Geldes als Spezialfall eines entsprechend subjektiven allgemeinen Warenwerts über die Verdopplung des Geldbegriffs in einen impliziten objektiven Arbeitswert wiederum als Spezialfall eines entsprechenden allgemeinen Warenwerts einerseits und ein bloßes Auskunftsmittel Geldschneier andererseits bis schließlich zum reinen Marginalismus, bei dem die tendenzielle Preisgabe des Wertbegriffs überhaupt mit dem völligen Fehlen einer spezifischen Geldtheorie zusammenfällt. Also, das Hin und Her changieren zwischen Ware und Geld, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen und gerade auch in den einzelnen Positionen, wird in diesem Zitat, würde ich meinen, nochmals überdeutlich. Und mit dem Marginalismus zeichnet sich bereits der Siegeszug der subjektivistischen Strömung ab und damit bis zum Wissen gerade auch das Aufkommen von Zeichentheorien, der Sprache, aber auch des Geldes. Die Marxische Theorie, um das jetzt abzuschließen, ist dahingehend die einzige, die das Geld weder im allgemeinen Begriff der Ware noch im reinen als reinen Zeichen oder Symbol subjektiver Präferenz auffasst und ihn nicht in einer ihrer Funktionen aufgehen lässt. Nun hat aber auch zum Beispiel die erste Generation der neoklassischen Ökonominnen und Ökonomen, oder eigentlich nur Ökonomen, hier den ersten Soziologen nicht ganz unähnlich, die gesellschaftliche Objektivität noch nicht ganz schasen können, wie sich an der Gelderklärung von zum Beispiel Karl Menger zeigt, der ein spezifisch subjektivistisch verbrämtes Festhalten an objektiven Bestimmungen ausdrückt. Also Karl Menger ist ja bekannt als der Begründer der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie, also gehört der ersten Generation der Neoklassiker an. Und er hat eine bestimmte Gelderklärung exemplarisch in seinem Hauptwerk Grundzüge der Volkswirtschaftslehre aus 1871 oder so, 1881, dargelegt. Das Buch wollte ich eigentlich mitnehmen, habe ich dann aber zu Hause vergessen, ist egal, ein paar andere mit. Für Menger entsteht das Geld spontan als Austauschmittel und zwar bekannt durch rationale ökonomische Handlungen und Entscheidungen. Ein Gut, neutral gesprochen, kristallisiert sich genau dann als Geld heraus, wenn es große Marktfähigkeit besitzt, also ich habe die englische Ausgabe, das heißt Marketability. Und diese Marktfähigkeit selbst erklärt sich wiederum aus gewissen sozialen Gewohnheiten, das ist jetzt wichtig, also Social Customs, einzelner Gesellschaften. Welche Gewohnheiten jedoch, wie und warum bestimmte Waren besonders marktfähig machen sollen, wird nicht erklärt. Der ökonomisierende oder sein Nutzen bedachte Homo economicus ist immer schon vorausgesetzt. Ahistorisch wie die Theorie ist, fragt sie sich nicht nach den sozialen Formen der Arbeitsprodukte und den allgemein geschichtlichen Voraussetzungen, die Waren zu Waren stempeln und das Geld zu ausgesonderte Ware gerade mit absoluter Marktfähigkeit machen. Also, obwohl wir es hier mit dem sogenannten Subjektivismus im Nutzenkalkül der österreichischen Schule zu tun haben, ist das Geld hier auch hier nicht alleinig Folge der einzelnen Handlungen rationaler Akteurinnen und Akteurinnen. Menger sieht sich vielmehr gezwungen, eine nicht weiter spezifizierte, aber doch vorausgesetzte soziale Gewohnheit und damit Gesellschaftlichkeit zu benennen, ohne diese in seinem ahistorischen und rationalistischen Gepräge mit irgendeinem Inhalt füllen zu können, der nicht sowieso schon durch das ökonomisierende Individuum vorgegeben wäre. Wann ist der Zeitpunkt zum Orden? 1870? Ja, 1870, ja, das ist sie. Also, somit kommt es aber auch hier zu einer verdrucksten Anerkennung von einer gewissen Form gesellschaftlicher Objektivität. Aber er kann weiterhin davon ausgehen, dass eben Geld die Preisgröße einer Ware durch subjektive Nutzenkalküle sich ergibt und das Geld nichts anderes als ein Austauschmittel ist, das es ungemein erleichtert, subjektive Schätzungsverhältnisse als solche ausdrückbar zu machen. Dieser Zusammenhalt sollte noch einmal ganz kurz und vielleicht auch etwas zu kondensiert das konstitutive Changieren noch einmal vor Augen führen, das zentral ist, auch wenn es um den Zusammenhang und das Verhältnis von Ferdinand de Saussure und Wilfredo Pareto jetzt gehen soll, der eigentliche Bedingungszusammenhang moderner Zeichentheorien des Geldes und auch der Sprache ist. Also, Saussure und Pareto waren zusammen im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts und im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Professoren in Lausanne in der Schweiz, der eine für Ökonomie und dann auch Soziologie und der andere für, was damals allgemeine Sprachwissenschaft beziehungsweise dann später Linguistik hieß. Pareto hatte dort Leon Walras, der wie Menger zur ersten Generation der neoklassischen Ökonomen gehörte, beerbt auf seinem Lehrstuhl und war wie dieser ein Verfechter der absoluten Mathematisierung und damit Quantifizierung der Ökonomie. Er titelte aber die letzten Reste an Qualitäten interessierter Ökonomie, indem er grundsätzliche Nützlichkeit, die noch immer kardinal bestimmt werden konnte, aus seiner Theorie eliminierte, worum es in der Ökonomie fortan alleiniglich gehen sollte, war die Differenz der Nützlichkeit und nur diese jeweilige wechselseitige Differenz und Ordnung der Nützlichkeiten galt es eben in hochmathematisierten Modellen zu ermitteln. In diesem Zusammenhang steht auch das berühmte Pareto-Optimum, das angibt, dass eine perfekte ökonomische Verteilung genau dann vorliege, wenn niemand besser gestellt werden könnte, ohne einen anderen schlechter zu stellen. Das ist eine abstrakte Formulierung davon, die dann in bestimmten Modellen wiederkehrt, um zum Beispiel zu beweisen, dass eine reine Marktwirtschaft viel rationaler und besser funktioniert als ein Oligopol oder eine Plan- und Kommandowirtschaft, wie die es dann nennen. Aber Pareto war interessanterweise nicht nur Ökonom, er war einer der ersten nicht-marxistischen Soziologen, ungefähr noch 10 bis 15 Jahre vor Max Weber. Und in diesem Zusammenhang hat er zum Beispiel auch eine berühmte 80-20-Formel aufgestellt, die besagt, dass 80% des Reichtums sich in Händen von 20% der Bevölkerung konzentriert. Das hat er anhand der damaligen Italiens festgestellt. Das war für ihn aber keine Folge der Polarisierung der Gesellschaft und der daraus resultierenden Konzentration des Reichtums in den Händen der einen im Kapitalismus, sondern eher eine Gesetzmäßigkeit, die für alle Gesellschaften in allen Zeiten gelten sollte. Dies erklärte die elitäre Ausrichtung Paretos, also seine allgemeine individualistische und idealistische Soziologie, die für ihn als Disziplin auf gewissen Residuen, als psychologischen Motivationskomplexen basierte, sodass Gesellschaft als Kampf verschiedener Motivationskomplexe in den einzelnen Eliten dargestellt werden konnte und als bestimmte Motivationskomplexe um die Vorherrschaft der Eliten. Also die eine waren zum Beispiel Dekadenz war eine und so weiter. Was durchaus in diesem Sinne Parallelen zu gewissen Teilen der Philosophie von Nietzsche hat, also die Herdenmoral und das Christentum und so weiter geht. Ein Gegenständsverständnis, das übrigens später auch bei den italienischen Faschisten kurz vor Paretos Tod Anklang fand. Die ökonomische und soziologische Theorie Paretos ist in ihren Grundzügen jetzt rein formal, abstrakt, relational und individualistisch, wurde als solche jedoch zumindest teilweise zum Denkmodell für die aufkommende Sprachwissenschaft und Semiotik, die in ihrer heutigen Form oder allgemein als Form unauslöschlich mit dem Namen Ferdinand de Saussure verbunden ist. Dieses bekannte Buch, Ferdinand de Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Also, hat eine eigene Geschichte, weil das nur Vorlesung war, die dann von seinen Schülern aufgeschrieben worden ist. Und da gibt es eigene scholastische Diskussionen, ob das jetzt der wirkliche Saussure ist, aber grundsätzlich hat das einen sehr großen Einfluss gehabt auf die Sprachwissenschaft und nicht nur diese. Die moderne Semiotik ist bekanntlich die Wissenschaft von den Zeichen, am Anfang den rein sprachlichen Zeichen. In der Terminologie von Saussure ist das Zeichen die Einheit von Signifikat und Signifikant, also bezeichnendem Lautbild und bezeichnendem. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für Leute, die das kennen, aber die meisten werden das, ich gebe das gleich durch, die Zeichnung schon einmal gesehen haben. Da steht auf der einen Seite Arbor, also das lateinische Wort für Baum, und auf der anderen Seite ist ein Baum abgebildet. Und Arbor ist das Signifikant, also die willkürliche Bezeichnung dafür, für einen Baum. Und der Baum selbst, den wir da gezeichnet haben, ist die prototypische Vorstellung, dass man sich so tut, vorstellen, Baum und was auch immer sagt. Ist jetzt in dem genauen Zusammenhang nicht so wirklich von Belang. Ja, das ist der Vorhand, die Zeichnung ist vorn drauf und ab Seite 76 geht es auch noch einmal kurz dran, die Zeichnung noch einmal durch. Sich das anschauen. Also, was wichtig ist aber, ein Zeichen erlangt in dieser Theorie nur dadurch Bedeutung, dass er sich anderen Zeichen gegenüber differenziell und oppositionell aufstellt. Das heißt, das Zeichen Katze unterscheidet sich vom Zeichen Hund, das Zeichen Katze erlangt nur Bedeutung dadurch, dass es sich vom Zeichen Hund und vom Zeichen Vogel und so weiter und von allen anderen Tieren, vielleicht auch vom allgemeinen Tier, falls es existiert, unterscheidet. Bedeutung entsteht also aus der reinen Differenz im System. Es geht hier weniger um einzelne Zeichenentitäten, um empirisch nicht ablesbaren Relationen zwischen den einzelnen Zeichen, die es erst ermöglicht, diesen bedeutungstragend zu werden. Also, ich bringe das gleich noch zurück, warum das wichtig ist. De Saussure kann in dieser Hinsicht auch als interessanterweise als Gründervater des modernen Strukturalismus angesehen werden, wobei dieser Strukturalismus wie gehabt, also woher ich seit Beginn, wofür ich argumentieren würde und auch mit Menger zu argumentieren, durchwegs mit einem subjektivistischen Gesamtverständnis einhergehen kann, also zu einer Art von Schieren kommt. Und gleich zu Anfang heißt es auch von diesem Buch Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, das habt ihr jetzt auch wieder auf eurem Handout, heißt es dazu auch, man kann nicht einmal sagen, dass der Gegenstand früher vorhanden sei als der Gesichtspunkt, aus dem man ihn betrachtet. Und außerdem wissen wir jetzt nicht, ob eine Betrachtungsweise den anderen vorangeht oder übergeordnet ist. Gut, abstrakt, wie es darstellt, kann man es jetzt in mehrerer Hinsicht deuten. Was in diesem Zusammenhang wichtig ist, dass der Zusammenhang zwischen dieser Art von Zeichentheorie der Sprache und der subjektivistischen Werttheorie von Pareto ein sehr enger ist. Saussure entwickelt seine Theorie des sprachlichen Zeichens mit dem Verweis auf Pareto und er nennt es paradoxerweise das sprachliche Zeichen auch sprachlicher Wert, wobei damit eben Wert eben nicht im Sinne der Klassik oder der marxischen Bestimmung gemeint ist, sondern eben im Sinne der subjektiven Nutzenkalküle der Neoklassik. Es geht eben also um eine Parallelisierung von sprachlichen Bedeutungen mit den subjektiven Werten bzw. Nutzen Paretos. Bedeutung wird so durch die benannte Relativität im System der sprachlichen Werte erzeugt. Diese haben aber keinen erkennbaren Grund, also was in Sprachtheorie meistens Referent heißt, keinen Bezug, ja, wenn es einen so will, keine eigentliche Substanz mehr, die sich auf irgendeine Realität bezieht. Also Sprache ist ein internes System. Also keinen Bezug mehr auf irgendeine objektiv vorausgesetzte Realität. Also noch einmal in den Worten des Saussures, vom Zeichen allgemein. Das sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sache, sondern eine Vorstellung und ein Lautbild. Das ist dann wieder, das steht auch auf eurem Zitatenblatt, was auch da als Zeichnung veranschaulicht ist vorne am Buch. Also, sprachliche Zeichen sind nichts Ursprüngliches und Metaphysisches, in dieser Form der Definition von Metaphysik, dieser überdehnten Definition. Ebenso wenig sind sie aber einfache, vielleicht sogar göttlich ordinierte Namen für spezifische Dinge, das wird meistens, was er Namentheorie nennt, sondern sie bestehen einzig und allein aus der Differenzierung und verschiedenartigen Artikulation der sprachlichen Werte im intern relationalen Spiel der Bedeutungen. So, das ist einmal so hingeknallt. Aber das versuche ich jetzt noch einmal genauer zu klären, was das bedeutet und warum das wichtig ist. Also, es gibt in der Theorie von Saussure eine Emphase einer gewissen internen Struktur, die jedoch an keine Realität oder externe Objektivität mehr zurückgebunden ist und die gleichzeitig sich in einem völligen Abkapseln von jeder Form der Geschichtlichkeit und, wenn man so will, prozessualen Kausalität als geschichtlichen Werden definiert. Also der mathematischen, quasi unzeitlichen Abstraktion und damit Wissenschaftlichkeit Paretos nachstreben, also ist in diesem Buch auch, da werden Elogen gesungen auf Pareto, scheidet de Saussure die Linguistik in eine historische und analytische beziehungsweise eine synchrone und eine diachrone Betrachtungsweise, wobei nur der synchronen, ungeschichtlichen, der Ehrentitel einer allgemeinen Sprachwissenschaft zukommen soll. Also, ich habe jetzt noch ein Zitat, das zwischen entwicklungsmäßigen und zuständlichen, das wird jetzt nicht, also er nennt das, der Unterschied zwischen entwicklungsmäßigen und zuständlichen, das ist bei euch auf dem Zitatenblatt, das könnt ihr euch selbst durchlesen, da wird das noch einmal in den Worten von de Saussure gesagt. Also, in de Saussures Linguistik findet sich also das typische, wiederum auf der anderen Ebene gesprochen, Subjekt-Objekt-Changieren subjektiver Werttheorien wieder, das sich am Geld herausgebildet hat, auf die Sprache im Allgemeinen verschoben und damit auch auf eine neue Ebene gehoben. Subjektivismus im äußeren Bezug, also fehlende Referenz auf ein Außen, geht hier einher mit einer absolut gesetzten inneren Struktur der Bedeutung, eben durch reine Differenz. Beide Momente sind in gewisser Hinsicht der subjektiven Wertlehre nachgebildet, oder vielleicht weniger kausal formuliert. Sie finden darin ein nennenswertes, nachahmenswertes Vorbild, was sich auch im Begriff des sprachlichen Werts bei Saussure ausdrückt. Dieser ist eben nicht nur der Begrifflichkeit nach, parallelisiert mit dem subjektiven Nutzen der Neoklassik in ihrer Ausprägung und in der Theorie Paretos. Womit wir es also in der saussurischen Sprachtheorie zu tun haben, die später dann eben als Grundlage anderer Geldtheorien dient, ist ein tendenziell individualistisches, ahistorisches, lehrrationales Gepräge, das in dieser Relation jedoch dennoch immer und auf allen Ebenen ein objektives Moment anerkennen muss. So sagt de Saussure zum Beispiel auch, wieder ein Zitat, das auf einem Blatt vorhanden ist, dass nur der soziale Zustand ein sprachliches System schaffen kann und dass dieser soziale Zustand ebenso sprachliche Werte schafft, deren einziger Daseinsgrund auf dem Gebrauch und dem allgemeinen Einverständnis beruht. Also hier kehrt bei der Frage der Entstehung bzw. Reproduktion dann auch die Unklarheit am objektiven Pol wieder. Die Produktion oder Reproduktion immer nur als Einverständnis, im Saussures Wort noch Konvention, oder eben als Gewohnheit mit Menge erfassen kann, was dann genauso eigentlich wenig sagt, aber auf eine gewisse Objektivität eben hindeutet. Nun möchte ich noch einmal betonen, dass diese Theorie des Saussures sicherlich nicht auf dieses Moment zu beschränken ist und sicher auch als Beginn der modernen Linguistik in anderer Hinsicht zu würdigen ist. Es gibt allerdings mehr als eine zufällige Strukturhomologie zwischen zentralen Elementen neoklassischer Ökonomie und dieser Linguistik, die eben auch biografisch am Verhältnis Pareto de Saussure veranschaulicht werden kann und die dann in dieser Form eben genau wiederkehrt in späteren strukturalistisch wie poststrukturalistische Theorien, die sich zum Teil aufs Geld beziehen, wozu wir jetzt dann gleich kommen werden. Also der latente Widerspruch in Saussures Theorie zwischen subjektivistischem Grundgepräge und notwendigen Objektivierungen hat sich danach in genuin linguistisch-semiotischen Theorien, die sich auf dem Terrain entwickelt haben, das sozusagen de Saussure erst geschaffen hat, sein Verständnis von Sprache, hat sich dort fortgeschrieben, auch wenn sie sich von der allgemeinen Ökonomie oder von den ökonomischen Belangen fortentwickelt haben. Eine Theorie, die nach diesem Umweg über de Saussure, wenn man so will, wieder zur Ökonomie zurückgelangt, ist eben die Sozialtheorie und Philosophie von Jacques Derrida. An ihm, der sich, wie ich schon zu Anfang sagte, meistens am absurdesten treibt, lassen sich die Widersprüche einer semiotischen Geld- und Zeichentheorie deswegen auch in Umrissen sehr schön darstellen. Gab es nach de Saussure, das sagt er auch so, die reine Möglichkeit, das Geld als reines Substanz- und referenzloses Zeichen anzusehen, erst im sprachlichen Zeichen auch also anzugleichen, oder erst ihm zumindest gleichzusetzen, wird diese Möglichkeit bei Derrida zur Gänze realisiert. Geld wird ein einfaches Zeichen, ein sprachliches Zeichen vielleicht sogar, und das gilt es zu feiern, als wäre es der letzte Tag. Das kommt jetzt, warum das so ist. Also, Jacques Derrida ist ja bekanntlich seit knapp 10 Jahren tot, also bekanntlich seit 10 Jahren tot. Er ist bekanntlich der Philosoph und Theoretiker der sogenannten Differenz, mit einem A geschrieben. Seine eigene Spielerei ist jetzt nicht so wichtig, aber zumindest der Philosoph der Differenz, der ausbündigen und die endenden Differenz, wenn man so will. Ausgang nimmt sein weitläufiges Denken, das sich immer wieder auch mit dem Geld beschäftigt hat, dabei aber an der skizzierten Problematik von de Saussure. Also das ist ein zweiteiliges Buch, das heißt Falschgeld, Zeitgeben 1 und dann gibt es auch noch Zeitgeben 2. Da beschäftigt sich Derrida mit dem Geld oder was er glaubt, Geld soll sein. Kann ich auch mal durchgehen, wenn das. Also bei de Saussure haben wir es mit einem, wie gesagt, rein relationalen, auf keine benennbare Realität bezogenen Sprachsystem zu tun, das sinnvollerweise nur synchron, also ahistorisch beschrieben werden kann und das selbst in enger Anlehnung an die subjektive Wertlehre entstanden ist. Und deswegen dazu tendiert, andere Zeichensysteme ebenso sprachlichen Zeichen gemäß zu erfassen. Was Derrida nun macht und wie der Begriff Differenz schon verrät, obwohl er eigentlich breiter gefasst ist, ist, dass es ihm eigentlich um eine Dynamisierung und Verzeitlichung des synchronen Strukturalismus bei de Saussure geht. Also Bedeutung und Wert, durchaus im ökonomischen Sinne, also immer als nur als Preis verstanden, entstehen laut Derrida nur durch die differenzielle Bewegung der verschiedenen irgendwie subjektiven Bedeutungen bzw. Nutzen. Und diese Bewegung der Differenz soll eben von de Saussure und anderen, was dies betrifft, aber auch von der subjektiven Wertlehre selbst noch verdinglicht worden sein. Sie kann deshalb in diesem abstrakten System, sei es nun rational oder nicht, nicht als solche erscheinen und ihrer Bedeutung entsprechend an zentralster Stelle einbezogen werden. Also Derrida hinterfragt nicht den substanziell fundamental subjektivistischen Bias von Pareto und de Saussure, vielmehr will er auf dessen Grundlage in Ökonomie und Linguistik wiederum Prozess und Dynamik einfordern, was wiederum ein sehr eigentümlicher Zugang zu Fragen von Prozess, Dynamik und Praxis sind, das innerhalb dieses Frameworks wieder geltend machen zu wollen, was wieder nur, wie wir gleich sehen, wir nur zu Widersprüchen führen kann. Derrida kennt dabei in seiner Radikalisierung von de Saussure eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen Geld- und Zeichentheorie. Beide ergeben sich differenziell aus der Verschiedenheit der Bedeutungen und Nutzen und es lässt sich kein einseitiges Bedingungsverhältnis angeben, dass sie beide irgendwie dasselbe meinen, aber irgendwie auch nicht. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn es dialektisch wäre, ist es aber Derrida nicht. Ja, also es kommt zu einer Art Determination durch reine Differenz, ein rein relationales Denken, das keine qualitative Inhaltlichkeit mehr kennt und das wird als solches dann eben von Derrida auf die Spitze getrieben, wobei das interne Strukturelement, das bei de Saussure und Pareto schon noch da war, tendenziell selbst noch subjektiviert wird. Also das Zeichen wird jeder Substanz, Referenz oder ein besonders beliebter Begriff dieser Leute, Geistigkeit beraubt. Was einzig übrig bleibt, ist dann wirklich der wahrhaft geisterhafte Charakter irgendwo zwischen reiner Konstruktion und gesellschaftlicher Objektivität, dafür aber in einem konstitutiven Zusammenhang mit Differenz an sich. Das war jetzt einmal das Philosophische, jetzt noch einmal konkreter. Geld ist damit verstanden als ein Zeichen unter anderem, das ist wieder jetzt kommt ein Zitat, das euch am Zitatenblatt steht, aus diesem Buch, nein, nicht aus diesem Buch stammt, aus einem anderen Text stammt. Es gehört zur unbeschränkten Ordnung von Sprache oder zur Inschrift, zur Ordnung der Zeichen, sagt Derrida, was für ihn auf jeden Fall mehr als eine Ideologie von vielen oder unter vielen ist. Sprache, Schrift und Geld folgen nach ihm den gleichen Regeln, sie zeichnen sich, wie er das nennt, durch materielle Markierungen aus. Sie sind als solche also nicht einfach fast und feststellbar. Was er stattdessen stark macht, was den Subjektivismus wieder bestärkt, sind die Begriffe Konventionalität und Fiktionalität. Und die verdienen natürlich in dieser Hinsicht, gerade wenn es ums Geld geht, unsere genauere Aufmerksamkeit. Geld ist dann eine unter vielen Markierungen, die vielleicht subjektive Präferenzen ausdrückt oder auch nicht. Jedenfalls selbst nicht anderes ist als eine Form konstitutiver Differenz und sich eben durch Konventionalität bzw. Fiktionalität erhält. Wenn dann doch eine Bestimmung versucht werden soll, dann wird Geld als gewonnene Zeit, als ökonomisierte Zeit bezeichnet. Oder noch etwas kryptischer als Zeittechnologie. Also Zeit als das Paradeelement von Differenz schlechthin, Geld als Zeittechnologie, die sozusagen die Zeit handhabbar durchaus im positiven Sinne macht und dann halt. Wobei für Zeit selbst wiederum gilt, ich glaube, das steht alles auf eurem Handout, we lack the measure of the measure, also es gibt kein Maß der Zeit. Also. Und das wird in einem Buch verlautbart, von Derrida, das in deutscher Übersetzung übrigens Marx-Gespenster heißt. Zwar sagt nun auch, und das ist vielleicht ganz interessant, das kurze Einschub, um eine gewisse Opposition aufzuzeigen, zwar sagt auch Marx im Kapitel vom Geld der Grundrisse, ich weiß nicht, ob das auf eurem Handout ist, Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Das wird auch von Traditionsmarxistinnen und Marxisten gern zitiert. Dies geschieht aber in einer ganz bestimmten historisch geerdeten Sozialtheorie, die hier in eine Art sehr abstrakte, fast abstrakteste Formel gepackt wird. Und ihr folgt dann dafür aber genau eine Erörterung der serialen, äußerst auswirkungsvollen Zeitmessung im Kapitalismus durch Tauschwert bzw. gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit. Keine Spur also bei Marx, wie schon bei der Theorie über die Geldtheorie gezeigt, von einer Auflösung des Gelds in ein Zeichen unter anderem oder gar irgendwie eine Form der Metaphysik der Differenz, sei sie nun durch die Zeit bestimmt oder eben nicht, oder durch die unauflösbare Zeit. Naja, ich habe hier geschrieben, Vergleiche dieser Bestimmung Hart-Negri. Ist egal, also gibt's über die Unermesslichkeit der Zeit gibt es auch bei Hart-Negri sehr viel zu sagen, die übrigens auch aus demselben Begründungszusammenhang irgendwie herkommen dann. Nicht nur selber Derrida, aber über, wie heißt das? Deleuze, danke, Deleuze vermittelt. Also diesen konventionalistischen Strang seiner Theorie fortentwickeln, also Geld als Konventionalität und Fiktionalität, meint Derrida nun konsequenterweise eigentlich auch, dass der Kredit dem Geld vorausginge. Für ihn ist moderne Geldwirtschaft schlichtweg, und das ist wieder ein Zitat, ich glaube, das habt ihr auf eurem, das kommt jetzt wirklich aus diesem Buch da, ein Glaubensakt, ein Phänomen des Kredits oder der Forderung des Glaubens und der konventionellen Autorität. Also der Kredit geht damit immer schon als, wie er sagt, Vertrauen und all die anderen schönen Dinge und Konventionalität dem Kapital voraus. Wobei hier auch interessant ist, dass, und das ist ein generelles Merkmal der Texte von Derrida, dass er hier keine wirkliche Argumentation anbringen will oder kann, ich glaube, er kann es auch nicht, sondern einfach mit der Etymologie der Begriffe spielt, weil der Begriff Kredit beruht ja, umgekehrt, Kredit beruht irgendwie auf Vertrauen, auf Rückzahlung, ist aber gleichzeitig ein Kontrakt, der eine Geldforderung besiegelt. Im Französischen hängt die Etymologie all dieser Worte, Kritik, Vertrauen, Kontrakt, Geldforderung zusammen. Sie alle stammen letztendlich vom Verb croire ab, was so viel im Deutschen so viel heißt wie an etwas glauben. Bitte? Croissant daher? Leider nicht, glaube ich. Sonst hätte Derrida sich ja auch verwendet und benutzt. Ne? Also wenn das Geld auf subjektivistisch, wenn man so will, entweder reine Konventionalität oder Fiktionalität sein soll, dann gesellt sich am Gegenpol auf objektivistisch, oder wohin sich der Subjektivismus doch irgendwie fortentwickeln muss, hier der bürgerliche Kontrakt hinzu, der im vorgängigen Kredit ebenso impliziert sein soll. Also das ist ein verräterisches, ein verräterischer Gleichklang, eine Äquivokation, die sich in der derridaschen Theorie findet und ist die auch in späteren, in gewissen Krisenreaktionen wiederkehrt. Denn Geld soll vielleicht Konvention oder auch Fiktion sein, zum anderen wird aber beansprucht, es vertragstheoretisch zu erklären. Der Vertrag und der damit eingekaufte Souverän scheinen die einzigen Formen von Objektivität zu sein, die das bürgerliche Bewusstsein in dieser Form anerkennen kann. Da doch irgendwie und irgendwie auch nicht vom Einzelnen abhängig. Und schwupps wird das Geld ohne viel weiteres Nachdenken eben als Zeichendialogie zu einem Pfand im Rechtswesen, wie ihr das Zitat habt. Das ist ein Zitat von Nadja Gernalczyk, das ist einer der bekanntesten, nennen wir es derridaschen, mit der derridaschen Geldtheorie arbeitenden Theoretikerinnen im deutschsprachigen Raum, von der nachher noch ein Zitat. Aus diesem schönen Handbuch kommt Media Marx, ein Handbuch. Wo war ich das? Also Geld als Empfand im Reich Rechtswesen. Also die subjektive gesellschaftliche Vereinbarung, auf die es nachher immer wieder herunterkommt, spiegelt sich doch irgendwie von selbst in der staatlich-politischen Garantie, die, wenn es hart kommt, schlussendlich für das Geld diese unsere beste Konvention und Konstruktion gerade stehen soll. Interessant ist hier in ideologiekritischer Perspektive dann auch die Marx-Kritik, die von dieser Warte eben so vorgebracht wird, eben in so einem Buch wie Media Marx. Wie wohl vorhersehbar ist Marx in dieser an Differenz an sich interessierten Position, die jede Form von fixierten Bezug oder Substantialität scheut, nichts weiter als ein alter Metaphysiker unter vielen metaphysischen Denkerinnen und Denkern, die vor der auf den Hund bzw. auf das Geld gekommenen Postmoderne nach dem wahren Wesen der Dinge unter der künstlichen Oberfläche strebe. Weg von essentialistischen Bestimmungen und hin zur Freiheit der, das ist wieder ein Zitat, das dürft ihr bei euch finden, vertraglichen Verpflichtung und Vereinbarung über Werte und Zeit. Lautet die Devise, das steht fast wörtlich auch so bei Derrida. Und alle die, die diese Freiheit nicht gelten lassen, eben dadurch, dass sie aufzeigen, dass durch den Austausch der freien und gleichen Geldsubjekte sich Herrschaft und Ausbeutung reproduziert, die müssen nach Derrida und Gnalzig in der sogenannten aristotelischen Ökonomik, also der einfachen Hauswirtschaft, stecken geblieben sein und können sich nicht auf den Standpunkt der sogenannten krematistischen Offenheit erheben. Das kommt also komplett noch. Krematistik im Gegenteil von Hauswirtschaft bei Aristoteles, also die Geldwirtschaft. Also so einfach kann dann ökonomische Geschichte sein, wenn man das Geld subjektiviert, oder Normalgeschichte, das Geld subjektiviert und damit gleichzeitig aber auch das Geld und die Ware ontologisiert. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts regierte unangefochten die Metaphysik mit der Vorherrschaft der einen oder anderen Form der aristotelischen Ökonomik in ökonomischen Theorien, die das Geld als einen verderblichen Einfluss auf die einzig zentrale Hauswirtschaft, den Oikos, ausüben sah. Und erst die moderne Neoklassik fand zu einer Affirmation des Geldes und der Erwerbskunst insgesamt als zu feiernden Formen von Künstlichkeit und Differenz, die von Aristoteles eben noch abfällig als Krematistik bezeichnet worden ist. Übrigens hat natürlich, das wissen die meisten von euch eh, gibt es im ersten Band des Kapitals eine Fußnote von Marx über Aristoteles, wo Marx noch einmal, also ganz kurz versucht darzulegen, dass, warum Aristoteles daran hat scheitern müssen, sowas wie eine allgemeine Wertform zu kommen oder allgemein sozusagen das, die zu bestimmen und das Geld immer nur so als fast wirklich als Konvention oder als Ding bestimmen hat können. Dabei wäre es doch so einfach einzusehen, ist man Derrida und steht man dieses Paradigma, dass nichts ohne irgendwelche Krematistik passieren könne. Das ist wieder ein Zitat von Derrida. Also dass nichts ohne die Künstlichkeit und Differenz, ohne das, was die dann immer gleichzeitig das Geld ist, passieren könne. Sobald es Geldzeichen und zunächst Zeichen gibt, das heißt Differenz, wieder ein Zitat von Derrida, ist für Derrida die metaphysische Identität des Werts samt seiner Substanz und eigentlich die jeglichen Dings, auf das bezogen werden könnte, für nichtig erklärt. Also Nadja Gernalczyk in diesem Buch bemerkt dazu richtig, dass sich Derrida damit philosophisch aufgehübscht und ins Lächerliche verzerrt, im Einklang mit der nachbarrhetorischen Entwicklung der Neoklassik befindet, die mit ihrer Orientierung auf eine reine Preistheorie ohne substanziellen oder metaphysischen Wert und mit einer rein mathematischen und formalen Analyse jeden sich geschlossenes System formt oder zumindest zu formen vorgibt, jeden Realitätsbezug verloren zu haben scheint. Daraus schließe ich, dass Derridas Zeichentheorie eigentlich nur der allgemeine Ausdruck, der philosophische Ausdruck der heutigen Preistheorie sei und der philosophische Ausdruck der heutigen Güten, wie hat sich das genannt, der heutigen Eigentumswirtschaft. So. Denn beide, die Preistheorie sowie die Derridasche Zeichentheorie, seien gegen intrinsische Werte und beide, würde ich anfügen, beziehen sich in keiner nachvollziehbaren Weise mehr auf die Realität. Sie ergehen sich vielmehr in ideologisch vielsagenden Dichotomien und Aporien. Also jetzt komme ich noch kurz auf die Marx-Kritik dieser Theorien zu sprechen und dann auf bestimmte Theorien des Geldes in der Krise ganz kurz in eines kurzen Beitrags, in dem das dann wiederkehrt. Auf Marx bezogen kann die gerade genannte ahistorische Zweiteilung ökonomisches Denkens vor dem Hintergrund dieses breiten Metaphysikbegriffs und der Übernahme einer subjektivistischen Zeichen- und Preistheorie nur zu krassen Missdeutungen führen. So heißt er eben in diesem Buch, in einem Text von Nadja Gernalczyk, der Medium Geld heißt, folgendermaßen über die marxischen Kategorien: Das permanente Changieren der Sinnkonstitution in Marx' Text zwischen ideellen und materiellen, gespenstigen und realen Kategorien jedoch, ist ein Indikator für die Unhintergehbarkeit der nominalistischen Geldtheorie und der Nutzentheorie des Werts. Erkennt eins von vornherein nichts anderes als subjektive Konventionalität bzw. subjektiven Nutzen, da müssen einem die quasi gespenstigen wie materiellen Bestimmungen des Geldes bei Marx beide völlig unverständlich bleiben. Eine Theorie wie der Warenfetischismus, ja der Fetischismus ganz allgemein, der genau das paradoxe Ineinander beider Momente, also von materiellen und, also wenn man so will, gespenstischen Eigenschaften beschreibt, muss also eine quasi moralische, wie der Zitat Gernalczyk, metaphysische Verurteilung der Scheinhaftigkeit sein, hinter der ein verkapptes Ideal der Natürlichkeit stecken soll. In diesem dichotomen Denken ist alles entweder natürlich oder ist eben konstruiert bzw. Konvention, wodurch kein jenseits dieser binären Opposition mehr gedacht werden kann. Derrida radikalisiert damit beides, de Saussure Subjektivismus und sein noch strukturell intern geerdetes irgendwie Differenzdenken, wodurch kein allgemeiner Bezug, also Sprache und keine Substanz, ja überhaupt irgendeine Bestimmung des Werts mehr gedacht werden kann. Etwas konkreter gesprochen meint dieses Denken eine Emphase, also speziell dann im Begriff des Kredits, der angeblich reinen Konventionalität und Fiktionalität des Geldes, diese so dann in den Kontrakt und die rechtliche Vereinbarung irgendwie fortentwickeln soll. Womit praktischerweise der Souverän auch gleich den ihm angestammten, vielleicht auch konventionellen Platz findet. Der Vertrag und die Geldkonvention werden damit quasi als edelster Ausdruck unserer Freiheit grotesk missverstanden. Als vertragliche Verpflichtungen und Verein­barungen über Werte und Zeit. Beziehungsweise nochmals etwas anders: als Anerkennung der Ökonomie als Bereich der auch monetär spekulativen Innovation und der Gelegenheit zur sozialer Verantwortung im Rechts- und Vertragswesen und in der Kommunikation. Konventionalität und Fiktionalität, so genau braucht auch gar nicht geschieden zu werden, eröffnen so noch eine andere, sehr ungeahnte und kühne Perspektive, wenn man so will, nämlich die Möglichkeit demokratischer Veränderung jenseits aller, und Betonung ist wirklich aller, knechtenden und metaphysischen Bestimmungen, also jenseits aller Bestimmungen überhaupt. Ideologiekritisch besehen, passt diese überschießende Theorie von Geld und Zeichen zur Entwicklung der zur Entwicklung des Kapitalismus der letzten Jahrzehnte wie die Faust aufs Auge. Und es dürfte in dieser Hinsicht kein Zufall sein, dass sich von links kommende Zeichentheoretiker des Geldes seit den 1970er Jahren mehr und mehr hervorgetan haben. Also neben Derrida kann man da denken an Jean Baudrillard und Jean-François Lyotard, eben auch an Hart-Negri, die ich schon genannt habe, die da alle in diesem Zusammenhang stehen bis zu einem gewissen Grad. Ihre Theorien fallen nicht nur zusammen mit dem Ende der letzten hypothetischen Golddeckung der Währungen durch den Dollar, sondern auch mit dem Beginn der Fiktionalisierung und Virtualisierung der ganzen Ökonomie, die uns heute so umfassend entgegentritt und deren Fundament wir gerade wegbrechen sehen. Derrida ist hier ein besonderes Exemplar einer Ideologisierung und Idealisierung der heutigen Zustände, Denn bei ihm steht das frei flottierende Zeichen namens Geld für Freiheit schlechthin. Und mit seinem anderen, dem bösen Zwilling namens Ware, will er sich gar nicht beschäftigen. Diese fällt ja in die hauswirtschaftliche Ökonomik und ist damit Teil der Metaphysik. Folgerichtig hat Gerzalnik auch einen Text mit dem Titel Gegen die Metaphysik der Arbeit verfasst, womit diese gänzlich aus der Betrachtung getilgt wäre. Selbige ist bei der modernen Form der Eigentumsakkumulation, die wir jetzt eben in den letzten 20 Jahren gesehen haben, und bei Derridas demokratischer Feier des Gelds sowieso nur materialer Ballast, der schleunigst entsorgt werden sollte. Das Geld wird bei Derrida aber nicht nur subjektiviert seiner konstitutiven Beziehung zur Waren- und Kapitalform beraubt, es wird auch an sich absolut gesetzt. Es ist ein subjektives Zeichen alles, die Ware ist nichts. Das mag in Zeiten des florierenden Finanzmarktkapitalismus, also in den letzten 2 Jahrzehnten, eine statthafte Position gewesen sein. Heute aber, inmitten der Krise, scheint es ein wenig antiquiert. Als solche ist diese Position natürlich nicht weniger im Geldrätsel befangen als andere Positionen, die das Geld nicht so inbrünstig loben. Sie löst dieses eben gut postmodern nicht zur Warnseite hin auf, sondern feiert das Geld selbst eine Konvention oder einfache Konstruktion, eben als Kredit im derridaschen Sinne. Wie der Geldkultus seinen Asketismus hat, dazu habe ich euch auch ein Zitat aus den Grundrissen auf den Zitatenplatz gegeben, so hat er heutzutage, zumindest ist anzunehmen bei begüterteren Philosophinnen und Philosophen, auch seine demokratische Champagnerfröhlichkeit, zwecks, also das Zitat Robert Kurz, ewiger Shopping-Seligkeit. Derridas Theorie mit ihrer exzessiv positiven Betonung des Geldes und auch der Spekulation ist in diesem Moment sicherlich außergewöhnlich. Das allgemeine Grundmuster seiner Theorie, also mitsamt dem der subjektivistischen Auflösung und dem dazugehörigen Subjekt-Objekt-Changieren, ist aber für einen gesamten Theoriezusammenhang und eine für sich mehr und mehr geltend machende Tendenz im allgemeinen alltäglichen Bewusstsein symptomatisch. Also der Postmodernismus und Poststrukturalismus allgemein hat sich tief in die Linke hineingefressen und de Saussure und Derrida sind dabei oft nicht mal explizite Referenzfiguren, wenn es um sowas wie Linguistic Turn, einen stark auf Sprache allein zentrierten Zugang geht und eben mit dem oft korrespondieren mehr vernebelnden, also oft mehr vernebelten als aufklärenden Begriff der sozialen Konstruktion. Nun meinte bereits Marx allgemein über subjektivistische Theorien des Geldes, dass in der beliebten Aufklärungsmode des 18. Jahrhunderts die Geldform des Dings als bloße Erscheinungsform dahinter versteckter menschlicher Verhältnisse angesehen wurde, welche von ihnen aber sogleich für willkürliches Reflexionsmoment der Menschen erklärt wurden. Auch kritisierte zum Beispiel Marx bereits den Proudhonismus heftig, der das Geld nicht zur Ware oder zum willkürlichen Reflexionsprodukt machen wollte, aber eben die einfache, eigentlich jede Ware zum Geld. Was Marx jedoch nicht antizipieren konnte, war, dass zukünftige Generationen vor die Wahl gestellt würden, ob Geld ein Apfel, meint ein gewöhnliches Ding, oder eine soziale Konstruktion sei, die explizit auf Vertrauen gründet. Wie Ulrike Herrmann als ein Beispiel unter vielen in einem längeren Artikel in der Taz formuliert hat. Diese Unterscheidung fällt zwar auch in den Bereich des Subjektivismus, sie beschreibt das Geld damit irgendwie auch als willkürliches Reflexionsprodukt, eben als Vertrauen. Sie ist jedoch mehr als das. Sie ist durch die Geschichte des Subjektivismus, die hier mit der subjektiven Wertlehre Saussure und Derrida ansatzweise nacherzählt wurde, bereits hindurchgegangen und weist deshalb die widersprüchliche Struktur auf, die sich auch in diesen Theorien wiederfinden lässt. Unter dem Titel Warum Geld kein Apfel ist, wenn Geld ist, was als Geld akzeptiert wird, geht es um Vertrauen, legt Herrmann in aller Kürze ihre eigene postmoderne Geldtheorie vor. Zuerst versichert sie uns der Basics. Modernes Geld ist so alt wie die Menschheit. Wir können also wahrscheinlich von der Wertform des Faustkeils und wohl auch von dessen Kreditwürdigkeit im Sinne der Derridas ausgehen. Auch bleibt sie den Waren bzw. Äpfeln gegenüber standhaft. Ein Apfel ist ein Apfel, Punkt, heißt es bei ihr. Selbst wenn er ein Preisschild umgehängt bekommt und im Rahmen der Realisierung der Wertbewegung verkauft werden soll. Eine solche Ideologie, die das Geld ontologisiert und damit eigentlich auch die Ware selbst nur als schnelles Gebrauchsding ansehen kann, ist Standard im bürgerlichen Bewusstsein und bald wurde schon auch Marx in der einen oder anderen Form bekannt. Also wenn man sich überlegt, wie Marx die Proudhonisten kritisiert, aber auch in den Theorien über den Mehrwert, was er wohl Geoökonomie nennt, aber auch die klassische Ökonomie. Nun hat es aber mit dem Geld bei Herrmann auch noch ein anderes Bewandtnis. Es ist nämlich existenziell auch soziales Konstrukt. bei dem es um nichts anderes als Vertrauen gehen soll. Also das, was Derrida dann Kredit nennt. Und deswegen sagt sie auch, Vertrauen sei nämlich, Zitat, die einzige Möglichkeit, wie Geld überhaupt entstehen kann. Nun stellt sich die Frage, ob da nicht noch jemand anders in dieser vertrauensseligen Runde ein Wörtchen mitzureden hätte. Und nun ja, es ist auch so. Der Übergang vom Vertrauen zum Vaterstaat ergibt sich nämlich quasi eigentlich von selbst. Dazu schreibt Hermann weiter. Wenn Geld ein soziales Konstrukt ist, dann kann es in letzter Instanz nur vom Staat garantiert werden, der die Summe aller sozialen Beziehungen ist. Womit wir nicht nur beim mal weniger, mal mehr autoritären Staat angelangt wären, sondern auch bei der jetzigen Krisensituation, die damit praktischerweise auch gleich unser Vertrauen genießen sollte. Denn was wir jetzt sehen, ist ja, dass der Staat und seine Notenbanken für die aufgetürmte Kreditketten einstehen müssen und als Länder und Hope of Last Resort, also als Länder und Hope of Last Resort, wie es so schön heißt. Damit stehen aber alle Geldbesitzerinnen und Besitzer und der gesamte nationalstaatlich abschöpfbare Reichtum für die aufgetürmten Schrottobligationen ein, was natürlich wahrlich einem Akt des Vertrauens gleichkommt. Und haben die Einzelnen mal kein Vertrauen in diese Prozeduren und versuchen ihr Geld anderswo in Sicherheit zu bringen, dann können sie sich zumindest sicher sein, dass der Staat darauf vertraut, den verbleibenden Reichtum mit all den ihm zu Gebote stehenden Mitteln abzuschöpfen. Also so sehr der durch Sprache und Konstruktion hindurchgegangene Subjektivismus also auch Vertrauen setzt, er dabei den konstitutiven Zusammenhang von Ware, Kapital und Geld verkennt und die heutige krisenhafte Situation des Gelds ohne Wert als Freiheit des letztendlichen Marktsubjekts in seinem vereinzelten Konsumglück abfeiert, erscheint unter heutigen Bedingungen doch nur, so demokratisch er auch ist, ja gerade wegen seines Demokratismus es auch, die ideologische Begleitmusik für den einen oder anderen Weg in die autoritäre Notstandsverwaltung zu liefern. Danke.